Buffalo Soldier. In the heart of H-Town. Nenn mich Smoke Friday, High Day. Würdest du so viel buffen wie ich? Erste Runde Knockout, Cashies Play. Ella, Indoor Plantage im Keller. Mein Ort glänzt heller als die Schuhe von Cinderella. Du willst kiffen? Lass mal. Bricks, Asthma. If you need a fix, von mir kriegst du nix, Pasta. Up in Smoke, wie Cheech und Chong. Sogar deine Oma raucht mit uns zu diesem Song. Perfektes Dinner, denn zum Nachtisch back ich Brownies. Quadratisch praktisch, 8 Gramm Haschisch, bis ich auf der Couch lieg. Hoodwitch, weil ihr unseren Sound liebt. Ufos, die Vieh ist raus. Also kauf, ich brauch den Rauch in der Lunge, den Geschmack auf der Zunge und die Päckchen auf dem Tisch. Mach das Handy aus für eine Stunde, chill, bau noch eine Runde und der Rest macht viel Rauch um nichts. Ich brauch den Rauch in der Lunge, den Geschmack auf der Zunge und die Päckchen auf dem Tisch. Mach das Handy aus für eine Stunde, chill, bau noch eine Runde und der Rest macht viel Rauch um nichts. Burn, Baby, Burn, pack das Gras in den Crusher. UFO 361 Hoodridge, ich bin Kaffer. Bob Marley Style, Ort Party Zeit. Ich mach es klein, stopp bis in die Pipe, chill am Block und bin frei. Ich brauch noch einen Reim, doch mir fällt grad nix ein, also bauen wir noch drei. Ja, so soll's sein, ich bin sowas von. Mein Mund wird trocken, ich hol mir was zum Trinken. Heute werd ich nicht besoffen, denn sonst hab ich nichts vom Kiffen. Keine Kippe in dir mische, lass es sein, mach's nicht rein. Lass das Ort für sich allein und dein Kopf dreht sich im Kreis. So straff war ich schon lang nicht mehr. Die ganzen 20 Gramm sind leer. Du kackst ab, sagst ich kann nicht mehr. Ich rauch durch Kohlefilter, es hält den Schmutz raus. Kifferfilm, chill mal Dicker, pack dein Buff aus. Ich brauch den Rauch in der Lunge, den Geschmack auf der Zunge und die Päckchen auf dem Tisch. Mach das Handy aus für ne Stunde, chill, bau noch ne Runde und der Rest macht viel Rauch um nichts. Ich brauch den Rauch in der Lunge, den Geschmack auf der Zunge und die Päckchen auf dem Tisch. Mach das Handy aus für ne Stunde, chill, bau noch ne Runde und der Rest macht viel Rauch um nichts.